geht jetzt Norddeutschland! 1, 2, 3! Zwischen Dänemark und Hamburg stand ein ganzer Land. Es war in der Bewegung bisher nicht bekannt. Doch das ist für die Zukunft, weil dann erst sein. Norddeutschland erwacht, sauber euch und rein! Skinheads, Hamburg, Holstein. Skinheads, ewig voll sein. Skinheads, von der Worte kann. Skinheads, aufs Norddeutschland, sieh rein! Ja, wir Skinheads aus Norddeutschland. Der Gemeinde ist ohne mein Bestes bekannt. Und wir verkraschen, dann lässt uns ein Krachen. Ist auch die letzte große Gen, steht der Wachen. Skinheads, Hamburg-Holstein. Skinheads, den ich voll sein. Skinheads, von der Monarchan. Skinheads, aus Norddeutschland, Singal. Norddeutschlands Jugend wird sich erheben. Synagogen werden brennen, also lang meine Beben. Norddeutschen Glanz steht wie ein Mann. Die ist vieles bei euch und so schließt euch ja leer. Skinheads, Hamburg-Holstein. Skinheads, ewig voll sein. Skinheads, von der Monarchan. Skinheads, aus Norddeutschland, Sieger, Sieg, Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil, Sieg, Heil, ihr steht zu Deutschland, Sieg, Heil! Deutschland der Deutschen, Ausländer raus! Deutschland der Deutschen, Ausländer raus! Deutschland der Deutschen, Ausländer raus!